Trilog, you just used this term, make the simple sound complex and make the complex simple. As we all know from your wonderful music that you pick up. Wie uns Trilog Kurtu darstellte, folgt er dem Prinzip, einen einfachen Klang komplex erklingen und das Komplexe einfach erscheinen lassen. Er greift dabei gerne auf interessante Kombinationen von Instrumenten zurück, die synergetisch als hybrides System zusammenwirken. Dieses Ost-West-Drum-Kit, das er auf der Bühne und für seine Studioproduktionen verwendet, wird seit kurzem um das Basic One ergänzt. Trilog verwendete diese Einzelanfertigung bereits für den australischen Film Lucky Miles, für den er die Filmmusik schrieb. Und wie es scheint, ist er weiterhin auf der Suche nach neuen Klängen. Sound was very important to me because it is should be important to every musician because without the sound you have the right sound because everybody has a recognized by the sound is God. Otherwise he's like a Der Klang in der Musik war für mich immer sehr wichtig. Für jeden Musiker sollte er von Bedeutung sein, denn mit dem richtigen Klang wird jeder vom Zuhörer erkannt. Wenn nicht, dann klingt das mechanisch. Es gibt sehr wenige Musiker, die über diesen Klang verfügen. Wenn man Miles Davis, Bartók, Bach, Willeit Kasab oder meiner Mutter Shobakurto zuhört, sie hatten diesen Klang. Man braucht nur eine einzige Note hören und man erkennt sie innerhalb der Familie der Musiker. Das hat für mich bereits in Indien eine herausragende Rolle gespielt. Mein Bruder arbeitete für die Bollywood-Industrie. Es war eine Zeit, als man YouTube, Google noch nicht kannte. Nur Vinyl, CDs oder einige Einzelaufnahmen. Man musste schon vermögend und privilegiert sein, um an sie heranzukommen und um diese Musik selbst zu spielen oder einfach nur zu hören. Klassik, Jazz, Pop, was auch immer zu dieser Zeit. Es war sehr schwierig und keiner war bereit, seine Musik mit den anderen zu teilen. Das gab es sehr selten. Es liegt wohl in der menschlichen Natur und wie sich Menschen gegenseitig behandeln können. Nicht zu teilen, nichts abzugeben, wie wir es auch in den indischen Musikschulen, den Gharanas, kennen. Dies alles entwickelte eine rebellische Haltung in mir. Niemand hat mich unterrichtet, aber es gelang mir der Zugang zu dieser Musik. Ich konnte nicht wie ein Jazzdrummer oder ein Schlagzeuger der Popmusik spielen. Ein Hindu-Junge? Nein, er konnte keine Trommeln spielen. Er hielt auf ganz ungewöhnliche Weise und völlig falsch die Schlagstöcke. Er spielte die Drums wie auf der Tabla. Und ich sagte, ja, Tabla auf den Drums, das werde ich spielen. Man weigerte sich, mich zu akzeptieren. So entwickelte ich eine oppositionelle Haltung. Ich passte mich nicht an, akzeptierte nicht, dass ich nicht wie ein amerikanischer Schlagzeuger klang. Ich beschränkte mich nicht darauf, nur Tabla zu spielen. So hat sich das Ganze, die Hybrid Drum, entwickelt. Ich habe den Leuten heute zu danken, die mich damals niedergemacht haben. So begann alles. But today you're a worldwide recognized musician, excellent in the top league, you can say. But I think it's not this important. It's aspect. Not, but it's not. You should thank this. It's blessing in disguise, you know. We should thank this. Musicians. Still, you are seeking, it seems, for new sounds. Yeah, always, always, always. Also about this basic one, you know, what you said. There's a fantastic musician, composer, is a friend of mine, Ferdinand Forsch. And he knows that I'm looking for this. Ja, ich habe immer nach einem neuen Klang gesucht. Genau so hat es sich mit Basic One verhalten. Ferdinand Försch ist ein ausgezeichneter Musiker und Komponist, ein guter Freund von mir. Und er weiß, dass ich nach diesem Klang suche, nach neuen Klängen. Ich liebe die klassische Musik. Ich spielte Bartók mit McLaughlin und mit Katja und Marielle Labeck, Jojo Meyer mit dem Philadelphia Orchestra. Ich mag Musik, ich liebe sie. Es spielt keine Rolle, welches Genre. Es kann auch Cage, Ligeti, Luigi Nono sein. Ich habe versucht, einen Weg zu finden, von all dem etwas abzubekommen. Man muss das Salz vom Zucker trennen. Ich verwendete das, was mir dazu verhalf, diesen Klang zu bekommen. So konnte ich auch Avantgarde spielen. Ich spielte mit Avantgarde-Musikern oder für Filmmusik. Ich habe all diese Sachen gemacht. Insgesamt eine vielfältige Erfahrung. Ich glaube, sagen zu können, dass ich über ein ganz gutes Repertoire verfüge. Das führte dazu, dass mir Ferdinand Försch dieses Instrument baute, Basic One. Es ist Bach und indische Musik mit einer Vielzahl von Saiten und Trommeln. In der Mitte die Tabla, ein sehr melodiöses Instrument. Ich verwendete es für den Film. Der australische Film Lucky Miles unter der Regie von Michael James Rowland und mit den Produzenten Joe Leslie Dyer feierte seine Premiere im Jahre 2007 beim Adelaide Film Festival. Aus Lucky Miles hören wir einen kurzen Ausschnitt mit einer Komposition von Trilog auf dem Basic One. Thank you. I'm always looking for new sounds, new compositions. I went to Africa. I spent 14 days doing this record called Farakala in a heavy-duty village, more heavy than Indian villages, where you can really fall sick. You need to be careful, you know. But the people were incredible. I didn't even know what time it was there. Nobody's wearing a watch. Ich suche immer nach neuen Klängen, neuen Kompositionen. So ging ich nach Afrika. Ich verbrachte dort 14 Tage für die Aufnahme Farakala. Es war eine schwere Aufgabe in einem afrikanischen Dorf. Sie sind schlimmer als die indischen Dörfer. Man kann sich dort leicht mit Krankheiten anstecken. Man muss sehr vorsichtig sein. Aber die Leute dort sind unbeschreiblich. Ich wusste zu keiner Zeit, wie spät es war. Niemand dort trägt eine Uhr. Keiner kann sich eine Uhr leisten. Geht die Sonne unter, wusste man, dass es Abend war. Mit dem Sonnenaufgang begann der Morgen. Es ist grundlegend die Liebe für die Musik. Keine Rebellion zum Selbstzweck, nur um rebellisch zu sein. Ich bin hier sehr zielstrebig. So suche ich Klänge und Musiker. Ich habe es geliebt, mit McLaughlin zu spielen. Aber ich habe immer der Musik meinen eigenen Stempel aufgedrückt. Ich werde nicht wie jemand anderes klingen. Die Produktion Farakala wurde in 2005 als rein akustische Live-CD mit der Musikgruppe Frikiwa Family aus Südmali aufgenommen. Die Instrumente, wie das Balafon oder Kora, stammen aus dieser Region Westafrikas, die an der Grenze zu Algerien liegt. Wir hören nun den Titelsong Farakala. As I experienced you in the last concert 2 weeks ago here in Hamburg, I must say you grabbed the masses. It's a very interesting aspect that now today with the kind you treat music under this aspect of sound, that very close to be able to realize your global vision, that music can be a bridge and the world needs. Wie ich Trilok Kurtu und Band in einem Konzert Mitte November im Rahmen der Hamburger Indienwoche 2008 erleben durfte, gelingt es ihm, einen ausverkauften Konzertsaal zu begeistern. In der Art und Weise, wie er Musik behandelt, in der Gestaltung und Abbildung vielfältiger Klangwelten, scheint er dem Ziel sehr nahe, seine globale Vision verwirklichen zu können. Musik kann Brücken bauen. Die Aufnahmen dieses Studio Talks am 3. Dezember 2008 standen unter dem Schatten des Schreckensereignisses, die sich wenige Tage zuvor, am 26. November, in Triloks Heimatstadt Mumbai mit einer Vielzahl von Bombenanschlägen ereigneten. So scheint die globale Vision einer Völkerverbindung durch Musik und Triloks Klangarbeit wichtiger denn je. I tell you that when I play in the concerts, it doesn't matter, Africans, all. They all love it and they all forget, and that's the whole point. After the concert, what happens? You can't go in the same bag. And it's sad to see that people, I always say, call the politicians here. I say it in big when they call me for festivals for politicians where they all are there. I say, politicians, please, see, the Italian there. You were in the concert, you saw, there's the Italian. It has nothing to do with India. One Australian. One reunion, African. And I said, these guys, they cater to Indian music. They love, they play Indian music. They like nobody else can. if we can understand from all these different cultures, we put together and we are sounding like one unit, why can't you do this? Why can't you take this as an example of uniting people, politicians? Why are you? Wenn ich meine Konzerte gebe, spielt es keine Rolle für wen, Afrikaner, wer auch immer. Sie alle lieben meine Musik und sie alle vergessen ihre Konflikte. Das ist der ganze Grund. Und was geschieht nach dem Konzert? Man kann nicht mehr auf den gleichen Weg zurückgehen. Ich bedauere es sehr. Ich sage immer, fordert die Politiker auf. Ich spreche sie auf meinen großen Konzerten immer direkt an, zu denen auch die Politiker kommen. Bitte schaut euch meine Musiker an. Hier ein Italiener, er hat nichts mit Indien zu tun. Ein Australier, einer aus Reunion Africa. All diese Musiker spielen indische Musik, die sie lieben. Sie spielen die indische Musik wie kein anderer. Wenn wir verstehen, dass wir all diese verschiedenen Kulturen zusammenbringen und wie eine Einheit klingen lassen können, warum sollte es dann nicht in der Politik möglich sein? Warum können dies Politiker nicht als ein Beispiel nehmen, um die Menschen zu vereinigen? Warum geben Politiker falsche Informationen an die Bevölkerung? Warum? Wir hier, 4 bis 5 Musiker aus verschiedenen Nationen, wir haben keine Probleme. Politikern gelingt das nicht für eine einzige Nation. Schrecklich, so schrecklich. Politiker sollten jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen und eine reine Dosis guter Musik erhalten und meditieren. Das würde sie reinigen. Aber diese Art, Barrieren aufzubauen, wo keine sind, nur um Menschen dazu zu veranlassen, gegeneinander zu kämpfen, das ist grausam. Der menschliche Verstand kann so schlecht sein, wenn er in falscher Weise gebraucht wird. Das kann verheerende Folgen haben. Mit Bezug auf Trilogs ständige Klangsuche befasst sich seine musikalische Arbeit mit einem Begriff, der von ihm selbst kreiert wurde. Massacre. Am 7. Mai 2009 wird die CD mit gleichlautendem Namen in Deutschland veröffentlicht. Die Aufnahmen dazu haben bereits im Herbst 2008 in Italien stattgefunden. Was dürfen wir unter Massacre verstehen? Und was werden wir auf Massacre hören können? Massacre, I called my musical Massacre, is not against anybody, is not against classical. If it's classical, it should be Massacre also. If it's Bach, everybody should listen, even a poor man. Everybody should have the chance to listen to Bartok, I don't know, me or my mother or even Bollywood star. Let the people decide what they want. Let the people decide. Don't. Meine Musik nenne ich Massacre. Dieser Begriff richtet sich nicht gegen irgendjemanden oder gegen die Klassik. Wenn es sich um Klassik handelt, sollte es Massacre sein. Ist es Bach, sollte es jeder hören. Jeder einfache Mensch sollte die Chance haben, Bartok zu hören. Meine Musik, die meiner Mutter oder eines Bollywood-Stars. Die Menschen sollten selbst entscheiden können, was sie möchten. Die Menschen sollen entscheiden. Man sollte es nicht forcieren. Man sollte ihnen nicht ihre Gedanken aufzwingen. So sollte es nicht sein. Meine Musik ist nicht für jedermann, keine Frage. Es wird einige Leute geben, die sie kritisieren werden. Einige werden sie nicht mögen, sie nicht verstehen. Hier sollten die Medien den Musikern folgen und an den Leuten dran sein und den Zuhörern positives Feedback geben. Denn es ist unsere Aufgabe, die Menschen spirituell zu bereichern. Ich denke, es braucht immer zwei Seiten. Wir sollten uns die Hand geben, seitens der Medien, der Musiker und seitens der Zuhörer. Dann gelingt es uns, anständig und in Frieden zusammenzuleben. What will it be? It's all what you heard on the concert. The people go crazy. They go crazy. Even a normal person. Es ist ungefähr das, was du auf dem Konzert gehört hast. Die Leute sind verrückt danach. Das geschieht sogar mit einer normalen Person, die nichts mit Musik zu tun hat. Auf dem Konzert war ein indischer Konsul. Er war von der Musik sehr angesprochen. Wow, wenn es uns gelingt, so die Menschen zu berühren mit den verschiedensten Aspekten Indiens. Ich selbst spreche über Indien, denn ich bin Inder, aber es können auch Afrikaner sein. Ich versuche, Indien, Afrika, die Klassik, alles zusammenzubringen, als Ganzes. Musik ist eins, das ist die ganze Botschaft dahinter. Und das Zuhören soll Freude bereiten, nicht mit einem schweren Pathos belegt. Meine Musik hat viel Humor. Ich denke, heutzutage vermissen wir den Humor. Jeder ist zu ernst, alles ist sehr intellektuell. Jeder muss alles definieren und analysieren. Ich sage, hört auf mit dem Analysieren und Definieren. Macht lieber mit. Das ist alles, was ich mit Massacre realisiert habe. I wish you for this further process all the best. Thank you. I think you gave us today a lot of deep view inside the way you treat music, you are active in music. My experience, you know. I'm very thankful to share this experience. And for 2009, for your new release, all the best. Thank you very much. Thank you for coming. And yeah, soon new music from Trilogurtu, Spanning Your Bridges. Bye. Bye-bye. Wir kommen nun zum Ende unseres Studio-Talks. Ich wünsche unserem Studiogast Trilok Gurtu aus Mumbai für das weitere musikalische Schaffen alles Gute. Zum Abschluss hören wir aus Trilux neuer CD Massacre den Titel Bridges. Als Gastmusiker spielt Jan Garbarek auf dem Saxophon. Massacre wird vom deutschen Label BHM Productions Bird Jam veröffentlicht und ist ab dem 7. Mai 2009 im Handel erhältlich. Das war I'm Seeing You mit Classic mit unserem Special Studio Talk unter der thematischen Überschrift Die Reinheit der Musik, die Wahrheit zur Spiritualität hatten wir im Gespräch den indischen Perkussionisten Trilok Gurtu aus Mumbai. Unsere Hörbeispiele waren aus dem australischen Film Lucky Miles, aus der CD von John McLaughlin Live at the Royal Festival Hall und den CDs von Trilok Gurtu Usfret, The Beat of Love, Farakala, Archaeology und der Neuveröffentlichung Massacre. Ich hoffe, Ihnen hat die heutige Sendung gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Lothar Meyer und vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste. Hinweise zu kommenden Sendeterminen entnehmen Sie dem Internetangebot Ihres Radiosenders oder besuchen direkt die Website von IMC India Meets Classic www.imcradio.net imcradio.net. Sie hörten die Sendung IMC India Meets Classic mit dem Special Feature Studio Talk.